Neuntens, als wie wichtig schätzen Sie überhaupt heute damals die Rolle der Skinhead-Szene für die nationale Bewegung ein? Gegebenenfalls Nachfrage, und wohin genau ist bzw. war die Skinhead-Szene für die nationale Bewegung wichtig? Naja, die Bedeutung der Skinszene war früher eine doppelte und ist es zum Teil wohl auch heute noch. Einerseits stellten die Skinheads für manche Demo ein recht ansehnliches Kontingent wehrfähiger Männer zur Verfügung, ohne die auch schon so manche NPD-Demo vom politischen Gegner in Klump gehauen worden wäre. Und andererseits kamen aus der Skinhead-Szene auch eine ganze Menge brauchbare Unterführer, die manches Mal so gar nicht dem Klischee vom Bierdosen-schwingenden Radau-Nazi entsprachen. Das soll jetzt nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch völlig unpolitische und zum Teil auch dumme Gewalttäter gab, die in erheblichem Maße zu dem schlechten Bild beitrugen, das in der Öffentlichkeit von den Rechten existierte. Es gab und gibt aber auch Rechte, die keine Skinheads sind und sich trotzdem als äußerst schädlich für den nationalen Befreiungskampf erwiesen haben.